بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir sind jetzt an dem Punkt gelangt, wo alle am Versammlungsort stehen werden, Reihe um Reihe, und wo jeder Einzelne auf seine Abrechnung wartet. Jeder Einzelne wartet darauf, dass sein Name aufgerufen wird und dass er dem Erhabenen Allah vorgeführt wird. Zu dem Punkt sind wir letzte Woche gekommen. Und jeder Einzelne wird zweifellos aufgerufen werden. Und er wird vor seinem Herrn stehen und er wird mit ihm sprechen. Und dann wird jeder Einzelne sein Buch bekommen. Entweder er gehört zu den Glücklichen und ihm wird sein Buch in seine Rechte gegeben. Oder er gehört zu den Verlierern und sein Buch wird ihm in seine Linke gegeben oder hinter seinem Rücken. Und dann sollten wir uns die folgenden Fragen stellen. Die erste Frage lautet, welche ist die erste Gruppe, die der Erhabene Allah zur Rechenschaft ziehen wird? An diesem Tag, wo die gesamte Menschheit dort stehen wird. Wer wird die erste Gemeinschaft sein, die erste Umma, die aufgerufen wird vom Erhabenen Allah? Und die zweite Frage ist, wer sind die ersten Personen, zwischen denen gerichtet wird? Und die dritte und letzte Frage ist, was ist die Tat, bezüglich der man als erstes zur Rechenschaft gezogen wird? Die erste Sache, bezüglich der du gefragt wirst, und bezüglich der du am Tag der Auferstehung und am Tag der Abrechnung zur Rechenschaft gezogen wirst. Und wir wollen versuchen, inshallah, eine Antwort zu finden auf diese drei Fragen. Und wir beginnen mit der ersten Frage, die ja lautete, welches ist die erste Gruppe, die am Tag der Abrechnung vom Erhaben Allah gerufen wird? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Und du wirst jede Gemeinschaft knien sehen. An diesem gewaltigen Tag werden alle auf ihre Knie fallen, weil sie wissen, wie gewaltig dieser Tag ist und weil sie wissen, wie gewaltig die Abrechnung sein wird. Und da sie ja Angst haben und keiner von ihnen weiß, wo es hingehen wird, werden sie aus Angst kniend auf ihre Abrechnung warten, so wie es der Erhabene Allah im Koran gesagt hat. Und du wirst jede Gemeinschaft kniend sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen. Heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Jede Gemeinschaft wird ihr Buch vorfinden. Und darin wird sie nur das vorfinden, was sie geleistet hat und was sie getan hat. Nicht mehr und nicht weniger. Jede Gemeinschaft wird dies an diesem besonderen Tag erleben. Und dieser Augenblick, der zweifellos das Blut in den Adern erfrieren lässt und das Herz schneller schlägen lässt, wird der Erhabene Allah die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufen. Sie wird die allererste Umma sein, die an diesem Tag gerufen wird. Und sie wird eins von 70 Gemeinschaften sein an diesem Tag. Die gesamte Menschheit ist da versammelt und es werden 70 Gemeinschaften dort anwesend sein. Und die erste Gemeinschaft, die gerufen wird, wird die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Ibn Majah verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wir sind von allen Gemeinschaften die Letzten. Also die Letzte, die hervorgebracht wurde, zeitlich gesehen. Wir sind hier auf dieser Erde die letzte Gemeinschaft. Und dann sagte der Gesandte Allah weiter, und von allen Gemeinschaften die erste, mit der am Tag der Abrechnung abgerechnet wird, es wird gesagt werden, wo ist die analphabetische Gemeinschaft und ihr Prophet, somit sind wir die Letzten und die Ersten. Die Letzten auf dieser Erde, aber die Ersten am Tag der Auferstehung. Deswegen ist die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine begnadete und eine gesegnete Umma. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie als allererste Umma aufrufen an diesem gewaltigen Tag, wo das Stehen lange sein wird. Und diese Enge vorherrschen wird, so wie wir es bereits kennengelernt haben. Und alle nur darauf warten, dass sie endlich die Abrechnung erleben, um zu schauen, wo es hingeht. Aber alle werden stehen bleiben und die Erste, die von diesem Stehen erlöst wird, wird die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, ihr seid die Vervollständigung von 70 Gemeinschaften. Ihr seid unter ihnen die beste und edelste Gemeinschaft bei Allah, dem Majestätischen. Und das ist zweifellos eine Ehre, dass wir die edelste und die beste Gemeinschaft beim Erhaben Allah sind. An dem Tag, wo es 70 Gemeinschaften geben wird. Aber wir sind diejenige, die beste ist und die edelste beim Erhaben Allah. Und deswegen ist die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine gesegnete Umma. Und warum auch nicht, wenn sogar eine Person aus der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam so viel wiegen wird, seine Taten so viel wiegen werden, wie eine gesamte Umma. Eine Person von den Sahabern kann sogar so viel wiegen, was seine Taten anbetrifft, wie eine gesamte Umma. Und deswegen ist diese Umma eine gesegnete Umma, aber nicht, weil sie einfach die Umma von Muhammad s.a.w. ist, sondern weil der Erhabene Allah sie im Koran mit edlen Eigenschaften beschrieben hat. Und nur derjenige darf sich angesprochen fühlen, der dieses auch umsetzt, der gläubig ist, den wahren Weg einhält, die Sunna des Propheten s.a.w. einhält und nicht derjenige, der einfach glaubt, weil er jetzt automatisch hineingeboren wurde in die Umma von Muhammad s.a.w., er deswegen der Beste und der Edelste ist, sondern nur diejenigen, die wirklich wahrhaftig den Weg des Propheten Muhammad s.a.w. einhalten. Und die Umma von Muhammad s.a.w. ist die Edelste, auch aus einem anderen Grund, weil diese Umma Zeuge sein wird über alle anderen Gemeinschaften am Tag der Auferstehung. Und diese Umma wird sogar Zeuge sein für die Propheten und für die Gesandten. Und sie wird Zeuge sein gegen ihre Ummen. Deswegen ist diese Umma eine gesegnete Umma. Und das ist auch die Erklärung des Verses, so wie es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, die Erklärung des folgenden Verses: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Und deswegen die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eine Umma, die eine besondere Stellung genießt. Und ihr müsst euch vorstellen, am Tag der Auferstehung, wenn der Erhabene Allah die Umma von Muhammad s.a.w. ruft und wenn sie eine andere Umma lobt, dann ist für diese Umma bestimmt, dass sie ins Paradies kommt. Und wenn die Umma von Muhammad s.a.w. eine andere Umma tadelt, dann wird für diese Umma bestimmt sein, dass sie ins Höllenfeuer kommen wird. Auch wieder eine besondere Stellung, was der Erhabene Allah dieser Umma von Muhammad s.a.w. gegeben hat. Und der Beweis dafür ist bei Bukhari verzeichnet, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Für den ihr lobtet, wurde das Paradies fällig, und für den, über den ihr euch abfällig äußertet, wurde das Höllenfeuer fällig. Ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden, ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden. Und deswegen sagt auch der Erhabene Allah im Koran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Aber wie gesagt, die beste, weil ihr die Grenzen Allahs einhält und weil ihr den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Nur dadurch seid ihr die beste Gemeinschaft geworden und nicht diejenigen, die Sünden machen und Sünden begehen und sich vom Weg abgewandt haben, aber glauben, weil sie hineingeboren wurden in diese Umma, dass sie dazugehören. Und die zweite Frage war: Wer sind die Ersten, die am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen werden? Und wer sind die Ersten, mit denen das Höllenfeuer erhitzt wird? Weil ihr müsst euch vorstellen, das Höllenfeuer, das braucht erstmal etwas, um erstmal heiß zu werden, um Temperatur zu bekommen. Und diese werden Menschen sein, die als Erste hineingeworfen werden, damit das Höllenfeuer Temperatur bekommt, damit sie erhitzt wird. Und jeder von uns, wenn er sich das versucht vorzustellen, dann wird er glauben, dass die übelsten Ungläubigen die Ersten sein werden, die ins Höllenfeuer geworfen werden, damit das Höllenfeuer erhitzt wird. Aber schaut, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so wie es bei Muslim verzeichnet ist: Diese Leute, die hier aufgezählt werden, werden von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Das heißt, jeder von uns kann davon betroffen sein. Und jeder von uns sollte jetzt hinhören, damit er Abstand nimmt von diesen Dingen, die hier aufgezählt werden. Weil das sind Leute von Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir werden sehen, was sie getan haben. Aber sie werden die Ersten sein, die ins Höllenfeuer kommen werden. Und mit ihnen wird dann das Höllenfeuer erhitzt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Zu den Ersten unter den Menschen, über die am Tag der Auferstehung gerichtet wird, gehört ein Mann, der als Märtyrer starb. Er starb als Shahid. Er wird vorgeführt. Auch er wird aufgerufen und er steht vor dem Erhaben Allah. Er wird vorgeführt. Und während Allah ihm seine Huld an ihn vorhält, gibt er diese zu. Allah subhanahu wa ta'ala zählt ihm all das auf, was er ihm gegeben hat. Und dieser Diener, er gibt das zu. Was soll er denn leugnen? Und dann spricht der Erhabene Allah zu ihm: Was hast du damit gemacht? mit all den Gaben, die ich dir gegeben habe, was hast du damit gemacht? Und dieser wird antworten, ich kämpfte für dich, bis ich als Märtyrer fiel. Ich habe das hergegeben, das Wertvollste, was ich besitze. Und das ist mein Leben. Das habe ich für dich gegeben. Und dann wird zu ihm gesagt, und Allah spricht zu ihm, du lügst. Vielmehr hast du gekämpft, damit die Leute dich als mutig bezeichnen. Und so geschah es auch. Die Leute haben es gesagt. Darauf wird der Befehl gegen ihn erteilt und er wird auf seinem Angesicht fortgeschlafen und ins Höllenfeuer geworfen. Es wird der Befehl gegeben und er wird auf sein Gesicht gezerrt und ins Höllenfeuer geworfen. Und dann sagte der Gesandte Allahs weiter, ferner ein Mann, ein anderer wird aufgerufen, der Wissen erwarb, es anderen lehrte und den Koran rezitierte. Er wird vorgeführt und während Allah ihm seine Huld an ihn vorhält, gibt er diese zu. Allah spricht dann zu ihm, was hast du damit gemacht? Und er wird antworten, ich habe Wissen erworben und es anderen gelehrt und ich rezitierte deinetwegen den Koran. Und dann wird der Habende Allah zu ihm sagen, du lügst. Vielmehr hast du das Wissen erworben, damit die Leute dich als gelehrsam bezeichnen. Und du rezitiertest den Koran, damit die Leute dich als Korankenner bezeichnen. Und so geschah es auch. Die Leute haben dich gelobt. Sie haben dich als Gelehrten bezeichnet und jemand, der den Koran auf schönste Art und Weise rezitiert. Es wurde all das gesagt, was du dir erhofft hast. Daraufhin wird der Befehl gegen ihn erteilt und er wird auf seinem Angesicht fortgeschleift und ins Höllenfeuer geworfen. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, ferner ein Mann wird gerufen, dem Allah reichliche Gaben bescherte und von allen Arten der Güter gab. Allah sallallahu hat ihn wohlhabend gemacht, hat ihm alles Mögliche gegeben. Er wird vorgeführt und jetzt steht er vor seinem Herrn und während Allah ihm seine Huld an ihm vorhält, gibt er diese zu. Er sagt ihm, sein Herr spricht zu ihm, ich habe dir Geld gegeben, ich habe dich vermögend gemacht, das habe ich dir gegeben und dies habe ich dir gegeben. Und der Diener gibt es zu, weil all das hat er bekommen. Und dann sagt der Habende Allah zu ihm, was hast du damit gemacht? Und der Diener antwortet, ich habe keine Gelegenheit versäumt, in welcher du das Spenden liebst, ohne deinetwegen gespendet zu haben. Ich habe Moscheen gebaut. Ich habe Krankenhäuser gebaut. Ich habe Armen geholfen. Überall, wo du das Spenden liebtest, habe ich gespendet. Aber der Erhabene Allah spricht zu ihm, du lügst. Vielmehr hast du es getan, damit die Leute dich als wohltätig bezeichnen. Und so geschah es auch. Daraufhin wird der Befehl gegen ihn erteilt und er wird auf seinem Angesicht fortgeschleift und ins Höllenfeuer geworfen. Deswegen schaut euch die Gruppen, die hier aufgezählt werden. Was haben sie getan? Sie haben die edelsten Taten gemacht. Die schönsten Taten, die man machen kann. Und trotzdem werden sie die Ersten sein, die ins Höllenfeuer kommen werden. Und sie werden die Ersten sein, mit denen das Höllenfeuer erhitzt wird. Der Erste ist jemand, der in der Schlacht gefallen ist. Er hat gehört, dass zum Dschihad gerufen wurde und er ist dahin gegangen. Und hat das hergegeben, das Wertvollste, was er besitzt, sein Leben. Und nach außen hin sah es auch so aus, als wäre er ein Schahid gewesen, ein Märtyrer. Und die Leute haben ihn auch so bezeichnet, weil er nach außen hin gezeigt hat, dass er nur für den Haben Allah kämpft. Und nur damit das Wort Allahs das Höchste wird. Aber an diesem Platz, diesem Kriegsplatz, wo die Großschwätzer ihnen das Schweigen beigebracht wird und wo die Helden geboren werden, dort ist er gefallen, aber er kämpfte nicht damit, Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnt, sondern er kämpfte, damit die Leute ihn loben. Und deswegen weist ihn der Herr Allah an diesem Tag zurück. Und er nimmt diese Tat von ihm nicht an, obwohl es eines der edelsten Taten ist. Und das Wertvollste, was er besaß, hat er hergegeben. Und Allah weist ihn zurück und schickt ihn ins Höllenfeuer und gehört sogar zu den Ersten, die ins Höllenfeuer geschickt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihm sagen, vielmehr hast du gekämpft, damit die Leute dich als mutig bezeichnen. Und so geschah es auch. Die Leute haben es gesagt und somit hast du doch deinen Lohn bekommen. Was willst du denn noch? Das, was du wolltest, hast du bekommen. Deswegen hast du hier keinen Lohn mehr zu erwarten. Und dann wird der Befehl gegeben und er wird gezerrt auf sein Gesicht und wird dann ins Höllenfeuer geworfen. Und dann berichtet der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von einem Gelehrten. Und die Leute haben ihn als Gelehrten angesehen. Er hat so viel gelernt und hat die Moscheen gefüllt mit Wissen und hat die Erde gefüllt mit Wissen, hat zahlreiche Bücher verfasst und alle dachten, das kann nur ein Großgelehrter sein. Aber er tat dies auch nur deshalb, damit er eine bestimmte Stellung genießt bei den Menschen, damit sie ihn ehrschätzen, damit sie ihn loben, damit sie ihn als Gelehrten bezeichnen. und er hat es genossen, das war sein Ziel gewesen. Deswegen wird am Tag der Auferstehung zu ihm gesagt werden, du hast dies getan, damit die Leute dich als Gelehrsam bezeichnen und du rezitiertest den Koran, damit die Leute dich als Korankenner bezeichnen und so geschah es auch. Die Leute haben so viel über dich geredet, die haben dich so viel gelobt. Deinen Lohn hast du bekommen. Heute hast du nichts zu erwarten und er wird genauso ins Höllenfeuer geworfen werden. Und wenn sich jemand jetzt fragen würde, wie kann es sein, ein Gelehrter, der doch sein Leben gewidmet hat für dieses Wissen, wie kann er einer der Ersten sein, die ins Höllenfeuer kommen? So sagen wir, das ist deshalb geschehen, weil eine Bedingung nicht erfüllt wurde. Ihr wisst ja, damit eine Tat von dir angenommen wird, egal wie klein oder groß sie ist, bedarf es zwei Bedingungen. Ist eines von diesen zwei Bedingungen nicht erfüllt, wird der erhabene Allah deine Tat nicht annehmen. Die erste Bedingung ist, dass du aufrichtig sein musst bei dieser Tat. Du musst Ikhlas haben. Diese Tat darfst du niemandem anderen widmen, außer dem erhabenen Allah. Nicht, dass die Leute dich loben, nicht, dass sie dich dabei beobachten, nichts davon interessiert dich. Du verrichtest diese Tat für den erhabenen Allah. Aber das alleine reicht nicht aus, weil viele haben eine gute Absicht. Und viele strengen sich an in der Anbetung. Aber auch sie werden am Tag der Auferstehung zurückgewiesen, weil sie die zweite Bedingung nicht erfüllt haben. Die zweite Bedingung lautet, dass deine Tat entsprechend der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein muss. Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, wird deine Tat angenommen sein. Diese drei Personen, diese drei Gruppen, ihre Tat war entsprechend der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber eine Sache fehlt und das war die Aufrichtigkeit. Deswegen achtet darauf, dass ihr diese beiden Bedingungen immer erfüllt. Ist egal, welche Tat du verrichtest, egal wie klein oder groß sie sein mag, überlege, für wen mache ich das? Und schau, ist diese Tat auch entsprechend der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Hat er sie genauso getan? Wenn ja, dann mache es. Und wenn nicht, dann wisse, dass diese Tat von dir nicht angenommen wird. Und diese Sache, dieser Riya, diese Augendienerei, das bedeutet, dass du nach außen hin etwas zeigst, was das Gegenteilige von dem ist, was du in deinem Inneren hast. Nach außen hin zeigst du den Gläubigen, den besten Gläubigen. Und wenn du das Gebet verrichtest, ziehst du es in die Länge. Aber zu Hause, wenn du zu Hause betest, dann wird es wahrscheinlich nicht länger als eine halbe Minute dauern. Oder vielleicht noch kürzer. Aber in der Moschee, wenn er gesehen wird, dann zieht er es eine halbe Stunde lang. Und schön langsam, mit der auf beste Art und Weise. Du sollst wissen, dass dein Gebet nicht angenommen wird. Auch wenn du eine Stunde da stehen würdest, würde es von dir nicht angenommen werden, weil du eine Bedingung nicht erfüllt hast. Und das ist, dass sie aufrichtig für den Erhaben Allah gerichtet, gewidmet werden darf. Deswegen sagte der Erhabene Allah im Koran und zählte hierbei diese beiden Bedingungen auf. Er sagte, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Abgaben zu entrichten. Das ist die Religion des rechten Verhaltens. Und an anderen Stelle sagte der Herr von Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln, also entsprechend der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen, kein Schritt machen und dabei aufrichtig sein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, wo der erhabene Allah spricht. Er sagt, der erhabene Allah, ich bin der unbedürftigste Teilhaber am Schirk. Wer eine Tat begeht, bei der er mir etwas beigesellt, den lasse ich um seinen Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe es nicht nötig, eine Tat mit einem anderen zu teilen. Willst du diese Tat einem anderen neben mir widmen, dann soll der andere es komplett bekommen. Das soll heißen, du begegnest Allah am jüngsten Tag und er hat es von dir nicht angenommen. Weil du bist derjenige, der auf seinen Herrn angewiesen ist. Dein Herr ist nicht auf deine Taten angewiesen. Willst du deine Tat mit einem anderen teilen, dann soll der andere es komplett haben, sagt der Erhabene Allah zu dir. Deswegen achte darauf, dass wenn du dein Gebet verrichtest, dass du es nur dem Erhabenen Allah widmest. Auch wenn dich dabei Leute beobachten, lass deine Absicht reinbleiben, damit diese von dem Erhabenen Allah angenommen wird. Deswegen sollst du wissen, diese Augendienerei, dass du etwas tust, damit die Leute dich beobachten, das ist der verborgene Schirk. Und das ist der kleine Schirk. Und das ist dieser Schirk, der deine gesamten Taten vernichten wird. Sodass du am jüngsten Tag kommen wirst, glauben, so viel getan zu haben, aber nichts davon ist angenommen worden. Wie wir gesehen haben bei diesen drei Gruppen, die edelsten Taten haben sie gemacht, aber sie sind die Ersten, die am Tag der Auferstehung ins Höllenfeuer geworfen werden. Und der Sahabi Abu Sa'id al-Khudri, er überlieferte, so wie es bei Ibn Majah verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam zu uns heraus, während wir dem lügenden Messias gedachten, dem Dajjal. Wir haben über den Dajjal geredet, diese gewaltige Versuchung, die gewaltigste überhaupt, seitdem der Erhabene Allah Adam erschaffen hat, bis zum Letzten, der hier auf dieser Erde leben wird, die größte Versuchung überhaupt. Und die Sahaba saßen und haben darüber geredet, wie sieht dieser aus, wann kommt er, so wie die es bereits erwähnt haben, wie in unserer Predigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte dies und er sagte zu ihnen, soll ich euch nicht mitteilen, wovor ich euretwegen noch mehr Angst habe als von dem lügenden Messias? Soll ich nicht erzählen, was meine größere Befürchtung ist, als diesen lügenden Messias? Und die Sahaba sagten, doch gewiss, o Gesandte Allahs. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, es ist der verborgene Schirk, es ist der verborgene Schirk, die Augendienerei. Und dann hat er es in einem Beispiel erklärt. Er sagte, dann, wenn ein Mann zum Gebet aufsteht und danach strebt, sein Gebet auf die beste Weise zu verrichten, nur weil ein anderer Mann ihm dabei zusieht. Das ist das, was mir am meisten Angst macht. Dass ihr anfängt, die besten Taten zu machen, aber nicht für den Erhabenen Allah, sondern damit die Leute euch beobachten. Und mit wem redet er? Mit den Sahabern. Die besten Menschen nach den Propheten und Gesandten. Was soll einer von uns denn sagen? Unser einer fühlt sich sicher gegenüber den kleinen Schirk. Er glaubt, dass er seine Taten nur für den Erhabenen Allah verrichtet. Aber hast du es auch mal nachgeprüft? Hast du mal dein Gebet in der Moschee verglichen mit deinem Gebet zu Hause? Hast du mal deine Taten verglichen, wenn du draußen bist und alle dich dabei beobachten, mit deinen Taten, die du zu Hause verrichtest? Bist du so mit deinen Brüdern und wie du dich zeigst, auch zu Hause, wenn du alleine bist? Wisse, dass Allah dich beobachtet und am jüngsten Tag wird er dir seine Gaben aufzählen und dich fragen, was du damit getan hast. Und du wirst sagen, ich habe doch gebetet, ich habe doch gefastet, ich habe doch gelernt. Und dann wird er dir sagen, dass du gelogen hast, weil er genau wusste, warum du es getan hast. Deswegen sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und uns stets zur Rechenschaft ziehen, bevor wir vor dem Erhabenen Allah stehen und er gewiss wissen wird, was in unseren Herzen war. Den Leuten draußen können wir was vormachen, aber dem Erhabenen Allah können wir nichts vormachen. Wir werden dann, inshallah, in der nächsten Khutbah dann kennenlernen, welches die erste Tat ist, bezüglich der du gefragt wirst am Tag der Auferstehung. Möge der Erhabene Allah uns allen ein gutes Ende bescheren und unsere Absichten reinhalten. Gewiss, mein Herr ist der Allhörende, der Bitten erhört. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.